Es hatte schon Zeiten gegeben, wo die Bruder- und Schwesternschaft auf nur 7 Mitglieder zusammengeschrumpft war. Doch hatte das nichts an der Strenge der Prüfungen geändert. Zurzeit war die Anzahl der Mönche und Mönchinnen etwas über 200. Als Bastian, gefolgt von Atreo und Xayede, nun in den großen Lehrsaal geführt wurde, sah er eine bunt gemischte Menge aller möglichen phantasischen Wesen vor sich. Die 3 Oberen aber, die Tiefsinnenden, hatten menschliche Gestalt. Nicht menschlich waren dagegen ihre Köpfe. Ushtu, die Mutter der Ahnung, hatte ein Eulengesicht. Shirkri, der Vater der Schau, hatte einen Adlerkopf. Und Yisipu endlich, der Sohn der Klugheit, hatte den Kopf eines Fuchses. Sie saßen auf erhöhten Stühlen aus Stein und wirkten sehr groß. Atreo und sogar Xayede schienen bei ihrem Anblick von Scheu befallen zu werden. Aber Bastian trat gelassen auf sie zu. Tiefe Stille herrschte in dem großen Saal. Shirkri, der offenbar der älteste der 3 war und in der Mitte saß, wies langsam mit der Hand auf einen leerstehenden Thronsessel, der den ihren gegenüberstand. Bastian nahm darauf Platz. Nach einem längeren Schweigen begann Shirkri zu reden. Er sprach leise und seine Stimme klang überraschenderweise tief und voll. »Seit Urzeiten sinnen wir nach über das Rätsel unserer Welt. Yisipu denkt anders darüber, als Ushtu erahnt, und Ushtus Ahnung lehrt anderes, als ich erschaue. Und wiederum schaue ich anderes, als Yisipu denkt. So soll es nicht länger sein. Darum haben wir dich, den großen Wissenden, gebeten, zu uns zu kommen und uns zu lehren. Willst du unsere Bitte erfüllen?« »Ich will es«, sagte Bastian. »So höre denn, großer Wissender, unsere Frage. Was ist Phantasien?« Bastian schwieg eine Weile, dann antwortete er: »Phantasien ist die unendliche Geschichte.« »Gib uns Zeit, deine Antwort zu verstehen«, sagte Shirkri. »Wir wollen uns morgen zur selben Stunde hier wieder treffen.« Schweigend erhoben sich alle, die 3 Tiefsinnenden und auch alle Mönche der Erkenntnis, und gingen hinaus.